Das Dyatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 7. Hand aufs Herz. Willkommen, liebe Gäste im Studio, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Fernsehgeräten, zu einer neuen Sendung von Hand aufs Herz. Es begrüßt Sie Natalia Komarova. Unser heutiges Thema dreht sich um 9 junge Bergwanderer, die 1959, also genau vor 60 Jahren, unter äußerst mysteriösen Umständen im nördlichen Ural zu Tode gekommen sind. Der Fall, bekannt als das Dyatlov-Unglück, wurde nie aufgeklärt und die Spekulationen über die Unglücksursache haben teils bizarre Auswüchse angenommen. War es der KGB? War es das Militär? War es der Yeti? Oder gar Außerirdische? Heute werden wir versuchen, der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Unsere Gäste im Studio: Olga Sadjew, leitende Redakteurin der Pravda. Galina Danko, Hauptmann der Polizeiverwaltung Oblast Sverdlovsk. Juvan Chesalov, Stammesmitglied der Mansi und Bergführer im Ural. Der Gerichtsmediziner Dr. Alexander Vostrostschny. Und der bekannte russische Ufologe Professor Zakaria Sitchin. Frau Sadjew, beginnen wir mit Ihnen. Was hat die Pravda bewogen, den Fall Dyatlov nach 60 Jahren noch einmal aufzurollen? Zunächst einmal haben uns die Angehörigen von Semyon Solotaryov, einer der Teilnehmer der Dyatlov-Gruppe. Genau, also dessen Angehörige haben uns gebeten, uns der Sache noch einmal anzunehmen. Weshalb? Wie Sie selbst sagten, wurde der Fall niemals aufgeklärt. Die Angehörigen haben immer wieder Eingaben an die Behörden gemacht, bis heute ohne jeden Erfolg. Und wir von der Pravda fühlen uns nun mal der Wahrheit verpflichtet. Also haben wir beschlossen, ihnen zu helfen. Sie haben veranlasst, dass die Leiche von Semyon Solotaryov exhumiert und eine DNA-Analyse durchgeführt wurde. Nach 60 Jahren. Gab es dafür einen bestimmten Grund? Die Familie hat bereits 1959 daran gezweifelt, dass es Semyon Solotaryov war, der dort beerdigt wurde. In den Registern des Friedhofs taucht niemand dieses Namens auf. Die Beerdigung fand unter ziemlicher Geheimniskrämerei statt. Und nicht zuletzt hatte die Leiche von Solotaryov mehrere Tätowierungen. Was ist daran so ungewöhnlich? Mehrere Zeugen sagten damals aus, dass Solotaryov nicht tätowiert war. Und das ist nur eine von vielen Merkwürdigkeiten. Von wie vielen Merkwürdigkeiten sprechen wir? Ein Beispiel. Aus den damaligen Protokollen der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass diese bereits vom Tod der Dyatlov-Gruppe informiert war, noch bevor die Suchmannschaften losgeschickt wurden. Können Sie das beweisen? Selbstverständlich. Können wir das Bild einblenden? Sehen Sie das Datum unter den beiden Schriftstücken? Der 6. Februar. Am 6. Februar wurde laut diesem Dokument der Tod der Gruppenmitglieder gemeldet. Die Suchtrupps sind aber erst am 21. Februar aufgebrochen, gute 2 Wochen später. Die ersten 4 Leichen wurden am 27. Februar gefunden. Wie also konnte man schon vorher wissen, dass die Dyatlov-Gruppe nicht mehr am Leben war? Vielleicht ein Versehen? Eine falsche Datierung? Auf 2 verschiedenen Protokollen, die beide von Lew Iwanow, dem damaligen Staatsanwalt, unterschrieben wurden? Die Sowjetunion mag alles andere als perfekt gewesen sein, aber der bürokratische Apparat funktionierte einwandfrei. Was hat die DNA-Analyse von Solotaryovs Leiche ergeben? Die Analyse hat bewiesen, dass es die Leiche von Solotaryov ist oder die seines Zwillingsbruders, Nikolai Solotaryov. Ein Kollaborateur, der seit dem Zweiten Weltkrieg offiziell als verschollen gilt. Also sind Sie so schlau wie vorher? Das würde ich nicht sagen. Unsere Recherchen haben auch ergeben, dass kurz nach dem Unglück ein gewisser Semyon Solotaryov nach Israel ausgewandert ist. Derselbe Solotaryov ist 1989 nach Russland zurückgekehrt. Also genau 30 Jahre nach dem Tod der Dyatlov-Gruppe. Kurz darauf wurde er brutal ermordet. Und zwar in Wieschei, ganz in der Nähe vom Dyatlov-Pass. Er befand sich offenbar auf dem Weg dorthin. Glauben Sie, das ist Zufall? Hauptmann Danko, Gibt es zum Mord an Semjon Solotajow irgendwelche Erkenntnisse? Der Fall wurde nie aufgeklärt. Genauso wenig wie der Mord an der Dyatlov-Gruppe. Dass die 9 Teilnehmer der Gruppe ermordet wurden, ist reine Spekulation. Die offizielle Unglücksursache im Fall Dyatlov lautet Tod durch eine unbekannte große Gewalt. Also nicht erfrieren, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern eine unbekannte große Gewalt. Dr. Vozdrozhony, Ihr Vater hat die Leichen damals obduziert. Sie haben sich die Obduktionsberichte noch einmal angesehen. Ist Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Zunächst einmal die Vielzahl der unterschiedlichen Verletzungen, also Rippenbrüche, Schädelfrakturen, Brand- und Schürfwunden, fehlende Weichteile. Sie meinen die Augen und Zunge bei Luda Dobinina und Semjon oder Nikolai Solotarjow? Manche sagen, das seien irgendwelche Tiere gewesen. Aber wieso dann nur bei 2 Teilnehmern der Gruppe? Außerdem gab es keinerlei Kratz- oder Bissspuren, die auf ein Tier hindeuten würden. Überhaupt gab es keinerlei Anzeichen äußerer Verletzungen, wie man sie zum Beispiel bei derart massiven Rippenbrüchen oder inneren Blutungen erwarten würde. Haben Sie dafür eine Erklärung? Genauso wenig wie damals mein Vater. Nehmen wir nur den eingedrückten Brustkorb von Luda Dubinina. Als wäre sie mit 80 Stundenkilometern von einem Auto angefahren worden. Kein Mensch hätte die Kraft, eine derartige Verletzung hervorzurufen. Und auch hier war die Haut über dem Brustkorb völlig intakt. Als wäre sie innerlich implodiert. Ja. Viele meinen, die Unglücksursache sei eine Lawine gewesen. Halten Sie das für denkbar? Nun, eine Lawine könnte in der Tat einige der Verletzungen erklären, auch warum die Teilnehmer fluchtartig und unzureichend bekleidet ihr Zelt verlassen haben. Aber vieles andere spricht dagegen. Eine Lawine erklärt zum Beispiel nicht, warum die Kleidung einiger Mitglieder radioaktiv verstrahlt war. Herr Shestalov, Sie sind Wanderführer im nördlichen Ural. Ihr Stamm, die Mansi, leben dort seit Hunderten von Jahren. Was halten Sie von der Lawinentheorie? Die Gruppe hat ihr Zelt an einem sanft abfallenden Hang errichtet. Da geht keine Lawine runter. Das Zelt stand auch noch, als die Suchmannschaften eingetroffen sind. Eine Lawine hätte das Zelt mitgerissen. Das führt mich zur nächsten Frage. Warum, glauben Sie, hat die Gruppe ihr Lager ausgerechnet dort aufgebaut? War das eine gute Stelle? Denkbar schlecht. Angesichts der Alternative. 2 Kilometer weiter befand sich ein kleines Wäldchen. Dort gibt es Brennholz. Man ist halbwegs vor Wind und Wetter geschützt. Dort haben sie auch ein Vorratslager errichtet. Und trotzdem haben sie lieber auf freier Fläche kampiert an einer völlig ungeschützten Stelle. Irgendetwas muss sie veranlasst haben, den Wald zu verlassen. Ein Yeti? Mein Volk nennt das Wesen den Mienk. Mir ist es nie begegnet und ich kenne auch niemanden, dem es begegnet ist. Aber die Mansi glauben daran. Mein Volk glaubt auch an Geister und Dämonen. Und Sie? Ich führe Touristen in einer Gegend, die unter den Mansi als verflucht gilt. Beantwortet das Ihre Frage? Hauptmann Danko, nachdem die Artikelserie der Pravda über das Dyatlov-Unglück auf erhebliches öffentliches Interesse auch in den internationalen Medien gestoßen ist, sah sich die Staatsanwaltschaft gezwungen, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Ich denke nicht, dass wir uns gezwungen sahen, aber nachdem die Spekulationen derart ins Kraut geschossen sind... Auch über eine mögliche Beteiligung des KGB. Glauben Sie mir, wenn der KGB oder das Militär etwas damit zu tun gehabt hätten, dann hätte man von der Dyatlov-Gruppe nie wieder etwas gehört. Sie wären einfach spurlos verschwunden, wie so viele Bergwanderer. Trotzdem hat der KGB die Akten bis zur Auflösung der Sowjetunion unter Verschluss gehalten. Der KGB hat so gut wie alles unter Verschluss gehalten. Ein völlig normaler Vorgang. Gibt es denn im Zuge Ihrer Ermittlungen neue Erkenntnisse? Alle, die irgendwie in die Sache involviert waren, sind tot. Wir können uns nur auf die damaligen Ermittlungsakten stützen und die geben auch nicht mehr her als vor 60 Jahren. Merkwürdigerweise fehlen in den Ermittlungsakten einige Seiten. Ausgerechnet die Seiten mit den Ergebnissen der histologischen Untersuchung, die uns vielleicht verraten hätten, woran die Mitglieder der Dyatlov-Gruppe wirklich gestorben sind. Seiten verschwinden nun mal. Jemand vergisst, sie zurückzulegen, ordnet sie versehentlich falsch ein. Der KGB war nicht gerade dafür bekannt, dass er Aktenmaterial verlegt. Der KGB war auch nicht für Tötungsmethoden bekannt, die für maximales Aufsehen sorgen. Und der andere Solotarjow, der in Israel untergetaucht ist, warum wurde er 1989 ermordet? Wir wissen es nicht. Ha, sie weiß es nicht. Ist es nicht vielleicht so, dass Sie etwas vertuschen wollen, genau wie Ihre Mutter, die damals im Dyatlov-Fall ermittelt hat? Ich verwahre mich. Frau Saitiev, die Pravda hat 1989 schon einmal versucht, den Fall wieder aufzurollen. Und merkwürdigerweise war ausgerechnet auch Ihre Mutter, Katja Saitiev, damals die zuständige Redakteurin. Richtig. Die Sache ist allerdings etwas unglücklich verlaufen. So kann man es auch nennen. Ihr Reporter hat 4 Menschen abgeschlachtet, teils mit äußerst bizarren Methoden. Darunter war auch Ihr Vater, Dr. Vostroschny. Viktor Dyatlov hat ihm den Kopf aufgesägt und... Das reicht. Entschuldigen Sie, ich bin wohl zu weit gegangen. Wie gesagt, die Sache verlief etwas unglücklich. Ich hätte jemand anderen beauftragt, jemand, der weniger in die Sache involviert war. Warum, glauben Sie, hat er den Verstand verloren und ist amok gelaufen? Ist er auf etwas gestoßen, das den Fall in ein völlig neues Licht gerückt hätte? Das werden wir wohl nie erfahren. Wie Sie schon sagten, sein Verstand ist seit 30 Jahren etwas umnachtet. Etwas umnachtet? Er hat jemandem bei lebendigem Leib den Kopf aufgesägt, einen anderen mit der Axt zerstückelt. Er glaubt seit 30 Jahren, dass er erst vor ein paar Tagen verhaftet wurde. Bitte, bleiben wir doch sachlich. Hauptmann Danko, unabhängig davon, dass Sie offenbar keine neuen Erkenntnisse zum Dyatlov-Fall haben, haben Sie eine Theorie? Es gibt 75 Theorien, was damals passiert sein könnte. Welche wollen Sie hören? Ihre. Ich sammle Fakten, keine Theorien. Vor und nach der Unglücksnacht haben zahlreiche Zeugen von leuchtenden Feuerbällen am Himmel berichtet. Professor Sitchin, war vielleicht ein missglückter Raketentest für den Tod der Dyatlov-Gruppe verantwortlich? Ach ja, die Raketentheorie. Immer wenn die Menschen etwas am Himmel sehen, das sich nicht erklären lässt, kommt irgendjemand mit Raketen oder Wetterballons, statt sich das Offensichtliche einzugestehen. Und das wäre? Dass wir nicht allein sind. Was spricht denn gegen Raketen? Die Feuerbälle wurden an mehrere Tagen hintereinander gesehen. Die Feuerbälle, nicht der Feuerball, vollgemerkt. Das Militär schießt also tagelang ganze Raketensalven über ein Gebiet ab, in dem gerade Suchmannschaften, auch Helikopter, unterwegs sind. Über ein Gebiet, in dem einige tausend Menschen leben, in deren es Dörfer gibt, damit auch jeder mit Gepäck kommt. Guck mal, wir testen gerade unsere neue Waffensysteme. Das ist doch lächerlich. Herr Schesterloff, was sagen Sie dazu? Soweit ich weiß, sieht Ihr Volk diese Feuerbälle schon seit Hunderten von Jahren. Wir glauben, es sind die Seelen der gefallenen Engel. Engel, die von Himmel fallen. Mann Gottes. Das ist auch nicht idiotischer als Ihre Theorie, dass Außerirdische die Dyatlov-Gruppe entführt haben sollen. Wenn Sie alle anderen Möglichkeiten ausschließen können, dann sollten Sie die unwahrscheinlichste in Erwägung ziehen. Oder in diesem Fall die wahrscheinlichste. Aliens haben also diese jungen Menschen an Bord gebeamt, irgendwelche obskuren Experimente mit ihnen durchgeführt und dann aus ihren UFOs geworfen. Was die Verletzungen erklären würde. Das ist doch grotesk. Sie wollen nicht sehen. Sie wollen nicht glauben. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich mit ihnen rede. Ein ausgezeichnetes Schlusswort, Professor Sitchin. Werden wir je die wirklich wahre Wahrheit über die Vorfälle am Dyatlov-Pass erfahren? Wir bleiben am Ball. Frau Saitiev, Professor Sitchin, Hauptmann Danko, Herr Schastajow, Dr. Vostroschny, ich danke Ihnen für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch. Und das war's auch schon wieder mit Hand aufs Herz. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Und unser Thema nächste Woche? Künstliche Erdbeben. Wurde Tschernobyl durch eine Geheimwaffe der CIA ausgelöst? Bleiben Sie dran, schalten Sie ein. Wir würden uns freuen. Das Dyatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 7. Hand aufs Herz.